Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, Leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Und so erforscht mich, veränderst mein Denken. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Und du erforscht mich, veränderst mein Denken. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Hilf mir zu schweigen und auf dich zu warten. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Hilf mir zu schweigen und auf dich zu warten. Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde? Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Willst mich gebrauchen als Salz für die Erde? Nur noch aus dir will ich leben, o Herr. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens. Leben aus der Quelle, leben nur aus dir. Leben aus der Quelle des Lebens.